schlagt mein Vater den Pop. Da tanzt die Mutter den Kringelraum, da flattert ihren Rock. Wenn Sonntag ist, wenn Sonntag ist, dann schlagt mein Vater den Pop. Da tanzt die Mutter den Kringelraum, da flattert ihren Rock. Da, guck mal, da wird der Rock flattert. Wenn's Montag ist, der Pop, der kommt dann oben. Die Mutter kocht, der sucht dabei, der Vater legt sich schlafen. Wenn's Montag ist, der Pop, der kommt dann oben. Die Mutter kocht, der sucht dabei, der Vater legt sich schlafen. Wenn Sonntag ist, dann schlagt mein Vater den Kopf. Da tanzt die Mutter den Kringelraum, da flattert ihren Rock. Wenn's Montag ist, der Pop, der kommt dann oben. Die Mutter kocht der Suppe.